Hadith Nummer 43. Aisha berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, eines Tages bei ihr eintrat und dort eine Frau sah. Er sagte: Wer ist sie? Sie, Aisha, beschrieb sie als diejenige, die zu viel betet. Da sagte er: Was ist mit euch? Ihr sollt nur das tun, was ihr verkraften könnt. Bei Allah, Allah wird nicht aufhören, bis ihr aufgebt. Aisha berichtete weiter: Ihm war die beste Tat eines Gläubigen die, die von ihm dauerhaft gemacht wird.